Tja Leute, es ist schon wieder 1 Uhr nachts und wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ihr könnt euch mit mir unterhalten, wenn ihr das wollt, über welches Thema auch immer. Ihr müsst nur ganz einfach diese Telefonnummer hier wählen. 0180 5678 111. Am Telefon ist Jenny und Jenny ist 20 Jahre alt. Hi. Ja, hallo Domian. Hallo Jenny. Was ist dein Thema? Ich möchte vorab nochmal sagen, ich bin also wirklich begeistert davon, dass sich bei dir wirklich jeder melden kann, der zu einem Thema was zu sagen hat. Mhm. Also mein Thema ist ja das gleiche Thema von gestern. Die Treue. Genau. Ja, wir hatten gestern so das Leitfadenthema, ich kann nicht treu sein. Und zu meinem Entsetzen haben sich da ja sehr viele Frauen gemeldet. Und jetzt habe ich die Jenny an der Strippe. Ja, aber in diesem Fall ist es nicht nur einseitig. Das heißt, mein Mann ist halt genauso untreu. Also du bist schon verheiratet, ja, mit deinen zarten 20 Jahren. Ja, ja. Und du bist untreu. Erzähl erstmal von dir. Ah, wie lange bist du verheiratet schon? Ich bin jetzt ein halbes Jahr verheiratet. Erst ein halbes Jahr. Ja, ja. Wie? Und dann schon untreu? Naja, es ist eine sehr lockere Beziehung. Ich habe meinem Mann von Anfang an, schon als wir uns kennengelernt haben, klar gemacht, dass ich einfach nicht treu sein kann, dass ich es aber auch nicht erwarte. Mhm. Also so seid ihr beide jetzt in die Ehe hineingegangen? Ja. Mhm. Also ich habe ihn auch geheiratet, weil ich schwanger war, aber nicht nur, weil ich schwanger war. Mhm. Also ich habe jetzt ein 5 Monate altes Kind. Mhm. Die Frage liegt natürlich jetzt nahe, wieso heiratet ihr überhaupt, wenn ihr so locker drauf seid und euch gar nicht so sehr aneinander binden wollt? Doch, doch, das wollen wir auf jeden Fall. Nur halt, jeder kriegt dann ab und an mal so seinen Kick, mhm, und denkt dann so, jetzt muss ich einfach den oder diejenige mal haben. Also, du bist ein halbes Jahr verheiratet, wie oft bist du schon fremdgegangen in diesem halben Jahr? 3-mal. 3-mal? Und was sind das so für Fremdgeh-Affären? Sind das so One-Night-Stands oder fast schon so Affären, die parallel laufen? Nein, das eine war ein One-Night-Stand, mhm, und das andere mehrmals und, mhm, einen halt zusammen mit meinem Mann. Ach, also das ein, auch? Ein Freund von meinem Mann, weil mein Mann ist bisexuell. Aha. Und möchte das halt irgendwie auch noch ausleben und, mhm, da kann ich ihn, naja, leider nicht bedienen. Da kannst du nicht so richtig mitdienen, ja. Wie oft ist dein Mann jetzt fremdgegangen zusätzlich zu dem, was du gerade geschildert hast? Mehrmals, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Und ihr erzählt euch das immer direkt? Ja, ja, klar. Und da ist keine Eifersucht im Spiel? Nein, nein, gar nicht. Ich denke, das bereichert unsere Beziehung, befreit ein bisschen. Klingt theoretisch immer so gut, aber ich kann es mir eigentlich so für mich und mein Leben gar nicht vorstellen. Wenn ich mir denke, ich bin mit jemandem zusammen, den ich sehr liebe, ich gehe mal davon aus, dass du deinen Freund liebst. Mein Mann, ja. Ja, deinen Mann sehr liebst. Und wenn du dann erfährst, dass er mit anderen Männern was hatte, mit anderen Frauen... Ich erfahre nicht, also... Du weißt es oder vorher? Ich weiß es vorher und ich muss sagen, ich bin gern dabei, ich sehe es mir gern an. Ach so, das... Es wird ja immer doller. Das heißt, es sind ja immer so flotte Dreierrunden, oder wie? Nein, also bisher habe ich nur einmal also richtig mitgemacht. Mhm. Ansonsten habe ich es mir angesehen. Mhm. Weil halt auch der Freund von meinem Mann da das erstmal abgelehnt hat, mhm, weil er sich halt sehr für ganz schwul gehalten hat. Dein Mann? Gehalten hat. Dein Mann? Nein. Der Freund? Sein Freund. Mhm, ja. Und naja, dann hat er es irgendwann mal zugelassen und es, mhm, hat ihm auch gefallen und, mhm, das wird dann sicherlich auch so weitergehen. Also du schaust dann zu, wenn die beiden Jungs so knallharten schwulen Sex haben? Ja, so knallhart, naja, kann man das nicht nennen. Aber schwulen Sex haben. Und das macht sehr, natürlich, sehr anregend, ja. Das glaube ich ja. Das törnt natürlich die Frauen genauso an, wenn zwei Männer miteinander was machen, wie es Männer antörnt, wenn zwei Frauen was miteinander machen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, ich kann nur für mich reden. Ja, klar. Wie bi ist denn dein Mann? Ich verstehe die Frage nicht. Naja, ist er nun, dass er ab und zu nur mal einen Mann auch mal haben möchte oder so prozentual? Wie ist es denn gelagert? Nee, es ist schon so ab und an. Ja, ab und an. Mhm. Wenn es halt einen von uns beiden mal überfällt. Mhm. Aber du bist nicht bi veranlagt. Ich muss ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Ich habe es einfach noch nicht ausprobiert. Genau, du bist ja erst 20. Das kann ja alles noch kommen. Ich bin offen. Ich bin du bist offen. Hat dein Mann denn, das habe ich gerade nicht richtig verstanden, ist das ein fester Freund, neben ihm oder auch nur so eine ab und an Sexaffäre? Ja, es ist also, es ist ab und an. Liebt er diesen anderen Mann? Nein. Also wenn man, von Liebe kann man nur sprechen in eurer Beziehung. Ja. Jeden Fall. Ich meine, das ist ja immerhin schon etwas. Was heißt immerhin etwas? Nein, ich meine... moralisch verkündet. Nein, aber das wäre mir dann noch schwieriger nachvollziehbar, wenn du mir jetzt erzählt hättest, ja, er hat einen Freund und das ist auch ein Liebesverhältnis und ich kriege das alles auf die Reihe. Wäre für mich schwierig zu verstehen. Nein, auch wenn ich was mit anderen Männern habe, ist das absolut kein Liebesverhältnis. Nur es überkommt mich dann mal, einfach mal was anderes auszuprobieren. Also Jenny kann nicht treu sein, will auch gar nicht treu sein, ihr Ehemann kann auch nicht treu sein, will auch gar nicht treu sein und niemand hat ein Problem damit. Ne? So können wir es zusammenfassen. Ja, ganz genau. Ja, wunderbar. Also ich meine, wenn das so läuft, ist ja alles in Ordnung. Und ihr habt ein Kind und seid glücklich. Ja, ganz genau. Wunderbar. Viel Spaß mit eurem Leben weiterhin, Jenny. Dankeschön. Schönen Gruß an deinen Ehemann. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Nadine, 15 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, meine Liebe. Ja, also ich bin verliebt in den besten Freund meines Freundes. Ach, ihr Lieben, warum macht ihr euch das immer so kompliziert? Ja, ich weiß nicht. In den besten Freund deines Freundes? Ja. Sei doch ganz einfach in deinen Freund verliebt. Und nein, die Sache ist geregelt. Will ich aber nicht mehr. Wie will ich nicht mehr? Dein Freund ist doch total nett. Das weißt du doch gar nicht. Das weiß ich schon, das kann ich mir schon denken. Nein, aber wir streiten uns auch sehr oft. Wie alt ist denn dein Freund? Mein Freund ist 17. 17. Und wie lange seid ihr schon zusammen? Ein Jahr und 2 Monate. Lange Zeit, ne? Ja. Ja. Und seit wann streitet ihr euch? Seit einem halben Jahr bestimmt. Warum denn? Ja, wegen Kleinigkeiten. Sag mal ein Beispiel. Er sagt das und ich sag das und das gibt einen Streit. Wegen wirklich geringfügiger Dinge? Ja. Ja. Mann, und jetzt hast du den Freund von deinem Freund kennengelernt? Ja. Und den kennst du schon länger? Ja, ich kenne den richtig eigentlich erst seit Silvester. Also da habe ich den erst richtig kennengelernt und Silvester habe ich mich auch in ihn verliebt. Und fandst ihn total süß. Ja. Und mit dem würde man sich wahrscheinlich niemals streiten. Ja, ich weiß nicht. Weil der so einfühlsam ist und er geht auf dich ein. Ja, ich kann mit dem auch total gut reden. Aber wie oft siehst du den denn? Ich sehe den jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Wie kommt das? Das ist, weil mein Freund und ich, wir fahren jeden Tag dahin und der hat auch eine Schwester, mit der verstehe ich mich auch gut. Ach so. Also ja. Das läuft so jetzt unter der Rubrik, wir sind alle Freunde miteinander. Ja. Ja. Hat er denn auch eine Freundin? Nein, er hat keine Freundin. Er ist auch 17? Er ist auch 17, ja. Und hast du den Eindruck, dass er dich auch ein bisschen mehr als nur nett findet? Ich weiß nicht, ich kann das nicht sagen. Er guckt mich zwar schon mal an, aber da war einmal so eine Aktion und da, er war in ein Mädchen verliebt und sein Freund hat mit ihr rumgemacht. Und das hat er dann erfahren. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, wenn du bei mir ankommen würdest, würde ich sagen, komm, geh, mach dich weg. Und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, ob ich ihm das sagen soll oder ob ich das nicht sagen soll. Ich meine, er hat natürlich dann wahrscheinlich auch, für ihn hat das auch einen hohen Stellenwert, die Freundschaft zu deinem Freund, ne? Ja, ich denke, das ist er natürlich auch hin und her gerissen. Ja. Ah, Nadine, da hast du dich jetzt aber in was verwickelt. Ja. Mann, und das beschäftigt dich jetzt seit Silvester wahrscheinlich Tag und Nacht, ne? Ja, genau. Und du träumst von ihm fast auch schon. Ja. Und denkst aber nur an ihn. Ja, ich denke oft. Und hast die schönsten romantischen Träume mit ihm. Ja. Ne? Ich guck genau in deine Seele rein. Ja. Ich weiß genau, was in Nadines Herz los ist. Ja. Mann. Abgesehen jetzt mal davon, wir wissen beide nicht, was in dem Freund deines Freundes, was da los ist, ne? Ja. Was hält dich denn überhaupt noch an deinem Freund, bei deinem Freund? Er tut mir irgendwie leid, weil er hat sehr viel für mich getan. Ich hatte sehr große Schwierigkeiten und er war immer für mich da. Dennoch, Nadine, Mitleid ist keine Grundlage für eine Liebe. Ja, ich weiß. Ganz ehrlich erstmal, wenn du das Gefühl nicht mehr für ihn hast, finde ich es, ganz abgesehen davon, dass du jetzt neu verknallt bist, finde ich es besser, wenn du da ein klares Wort sagst und ja letztendlich darauf hinwirkst, dass ihr euch trennt. Ja. Das will ich auch machen. Und dann ist es für dich natürlich viel einfacher, halt auch mit dem Freund deines Freundes in Kontakt zu kommen. Auch übrigens für den Jungen. Ne? Jetzt ist der ja gebremst, weil du noch mit deinem Freund zusammen bist. Ja, ja. Schon. Ich habe das doch richtig verstanden, wenn ich jetzt sage, du liebst deinen Freund eigentlich, so ganz unter uns gesagt, nicht mehr. Nein, ich liebe ihn nicht mehr. Ja, denen ist der Fall eigentlich klar. Brauchen wir gar nicht weiter reden. Du musst dich von dem trennen. Ja. Auch wenn ihr eine schöne Zeit hattet, aber dann war das halt Vergangenheit. Und wenn er viel für dich getan hat, dadurch entwertest du die Vergangenheit ja nicht, wenn du jetzt ehrlich bist. Ja. Ne? Das ist schon richtig. Uiuiui. Vielleicht hat das Ganze ja für dich noch ein Happy End bald. Ja, hoffe ich. Also erster Schritt, Trennung von dem Freund. Ja. Und dann mal gucken, wie sich alles entwickelt. Und dann kannst du ja mal zart vorfühlen mit dem anderen Jungen. Ja. Ne? Mhm. Ich drücke dir die Daumen. Toi, toi, toi. Okay. Tschüss, Nadine. Tschüss. Ihr Lieben, meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Die lautet 0180 5678 110. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können und hier in die Sendung hineinstellen können. 26 Jahre alt. Sandra, hi. Ja, hi. Na? Na, grüß dich. Ich wollte mit dir über meinen Beruf oder Job reden. Über deinen Job? Was hast du für einen Job? Ja, ich mache Telefonerotik. Ach, darüber rede ich doch immer sehr gerne. Ja. Du machst Telefonerotik? Ja. Das klingt jetzt aber so vornehm. Wieso? Ist das sowas Ähnliches wie Telefonsex? Ja. Oder ist es vielleicht sogar genau dasselbe? Nimm es als selbes. Aha. Ja. Ich hatte letztens bei dir gehört, ich weiß nicht, wann das war, die Woche, eine Frau, die sich darüber aufgeregt hat, dass der Mann angerufen hat. Ja? Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Und ich hab das aber der Mann hat das ja abgestritten, dass er es gemacht hat. Ja, ganz genau. Ja. Ich habe das auch nur nebenbei mitgekriegt, während meinen Jobs. Und, du hörst Domian, während du die Männer heiß machst an der Strippe? Naja. Ja, wenn die das wüssten. Naja. Naja. Ja, und ich finde das einfach, warum sich Frauen darüber aufregen, wenn es uns nicht gäbe, was wird dann noch alles passieren? Ja. Also, ich kann von meinem Job reden, wenn, da kommen manchmal Wünsche rüber, das heißt dann, oh, meine Frau macht das nicht. Was ist denn so ein Wunsch, der sehr oft an dich herangetragen wird? Welches oder welche, was so Ehefrauen nicht erfüllen? Anal, Natursekt, halt sowas, Kaviar. Mhm. Kaviar auch? Ja. Also das ist doch vielleicht weiter verbreitet, als man annimmt, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wissen alle Leute, was Kaviar ist? Kaviar ist das ekelhafte, wenn die Leute sich beim Sex, wir sagen es mal ganz krass, ankacken. Ja, ganz genau. Ist hoffentlich auch nicht dein Ding, oder? Nein, Gottes Willen, aber per Telefon ist es mein Ding. Ist das wirklich wahr? Du versetzt dich dann in so eine Fantasiesituation mit einem Mann? Ja. Und spielst das dann mit? Ja. Obwohl du persönlich es eigentlich ganz ekelhaft findest? Ja. Ja. Und das kannst du? Ja, ich sag mal, es geht. Es muss gehen. Mhm. Wo ist denn deine Grenze? Wo würdest du sagen, nee, in die Richtung fantasiemäßig gehe ich nicht mehr, da will ich nicht mehr? Kinder. Kinder. Mhm. Kinder sofort, also dann breche ich auch das Gespräch ab, hatte ich auch schon oft. Und halt Tiere, ne? Mhm. Hatte ich auch. Sandra. Ich lese ja gerade was, das will ich ja gleich sagen, aber lass uns eben zu Ende reden. Bei Tieren brichst du auch ab. Ja. Also wenn da irgendein Macker am Telefon ist und sagt, ich... stell mir jetzt vor, dass du zusammen mit einem Schaf, sowas, da sagst du, nee, das ist Schluss. Mhm. Jetzt habe ich lese manchmal hier kleine Informationen auf meinem Computer. Ja, ich kann mir schon denken, was. Ich lese etwas Sensationelles da. Da steht nämlich, Sandra hat ein Bildtelefon und traut sich aber nicht. Ja, ganz genau, weil ich habe ein Kind. Und es muss nicht jeder wissen, was ich tue. Ja, das kann ich ja auch verstehen und das respektiere ich ja auch. Hm. Dennoch sitze ich natürlich hier mit fiebrigen Händen. Das glaube ich ja. Und wahrscheinlich nicht nur ich, sondern Hunderttausende von anderen auch. Ja. Im Fernsehen zuschauen. Ja. Und man überlegt sich, wie mag Sandra wohl aussehen? Hübsch. Hübsch, natürlich. Ganz wunderhübsch natürlich. Ja. Ich bin auch nicht alleine, meine Kollegin sitzt auch hier und sie rief auch gerade hübsch. Also ihr seid jetzt im Moment bei der Arbeit? Ja. In einer kleinen Agentur oder wie stelle ich mir das vor? Ja. In einem, wie viele Frauen seid ihr? Im Moment sind wir zu zweit. Zu zweit. Ihr sitzt in einem Raum? Ja. Wie sieht der Raum aus? Wie sieht der aus? Wie ein Wohnzimmer. Wie ein Wohnzimmer, ne? Wie kann das sein, dass ihr jetzt beide mit mir telefonieren könnt? Ruft niemand an, mitten in der Nacht? Eigentlich ist doch jetzt euer Primetime, ne? Ja, wir dürfen doch auch mal Pause machen. Ihr macht jetzt Pause, es ist besetzt. Ja. Ja. Was hast du an? Was habe ich an? Ich bin normal angezogen. Ach, wie schade. Ja, ich wollte gut, dich jetzt... Ich liege auf meiner Couch. Ja. Ich habe ein weißes, aufgeknöpftes Hemd an. Ja. Ich habe einen String an, natürlich weiß, mit Spitzen. Ich habe die Beine übereinander geschlagen. Sandra, so will ich dich. Mach weiter. Ja, und meine Hände sind natürlich nicht bei mir. Ja. Sie sind zwischen meinen Schenkeln. Ah. Ja. Ja. Und ich würde sagen, ich werde auch schon langsam feucht. Wahrscheinlich sitzt sie da im Rollkragenpulli und strickt dabei oder macht irgendwas. Genau, guck mal, wenn es Zeit ist, Domian. Lass mich mal raten, wie du aussiehst. Ich würde jetzt mal so denken, aufgrund der Stimme, dass du eher zierlich bist. Ja. Stimmt das? Ja. Ich stelle mir dich vor mit kurzen Haaren. Nein. Ja, schade. Mit blonden Haaren. Ja. Mit mittellangen blonden Haaren. Ja. Ja. Mit einem auch eher zierlichen Gesicht. Ja. Ah, mit einer süßen Stupsnase. Ja. Ehrlich? Ja. Mit mittelgroßen Brüsten. Ja. Eher klein. Männerhandvoll. Männerhandvoll, ja. Ja, es ist wirklich sehr schade, aber ich will dich da nicht bequatschen, denn das gilt es wirklich zu respektieren, wenn du sagst, ich möchte nicht in der Öffentlichkeit sein. Und wie bist denn du an den Job gekommen? Ja, wie bin ich an den Job gekommen? Ich hatte eigentlich schon immer, ich habe auch hier Aktfotos wollte ich machen, schon von mir. Mhm. Ja, und ich interessiere mich halt auch für die Szene. Und die Szene? Was ist Szene? Szene halt, Aktfotos, sowas. Erotik, Telefon mache ich schon urlange. Mhm. Ja, und dann rutscht man einfach da rein. Es steht in der Zeitung, wir suchen nette Stimmen. Mhm. Man ruft an, neugierhalber. Also das ist dein Hauptjob, ne? Ja. Mhm. Und darf ich fragen, wie viel man da im Monat verdient? Ich darf fragen, du musst nicht antworten. Es lohnt sich, sagen wir so. Das ist gutes Geld. Gutes Geld. Ja. Und wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Ist unterschiedlich, wie ich Lust habe. Mhm. Hast du einen festen Partner? Ja. Und der weiß das? Ja. Der weiß das. Der sitzt sogar manchmal daneben. Was für Neugier, wenn er sich das anhört. Also du sagst es gerade so, ich arbeite so viel, wie ich Lust habe. Ja. Aber ich vermute mal, so 5-6 Stunden kommen schon zusammen, oder? Ja. Und? Das geht halt auf Minuten und ich muss so und so viele Minuten, um mein bestimmtes Geld reinzubekommen. Mhm. Und wenn ich dann halt meine Minuten habe und ich meine, es reicht mir für den Monat, dann lasse ich auch mal den Tag, einen Tag oder zwei Tage den Hörer daneben. Mhm. Zu welcher Zeit rufen eigentlich die meisten Männer an? Nachts halt. Nachts. Jetzt um diese Zeit so? Ja. Wenn ich den Hörer jetzt gleich wieder auflege, das bimmelt das Telefon, ne? Ja, ich sehe schon, ich höre schon, dass der Erste sagt, bist du die gerade aus dem Fernsehen? Ja. Wahrscheinlich, ne? Ja, mit Sicherheit. Aber dann muss ich mir schon was einfallen lassen. Rufen denn bei dir auch schon mal Frauen an? Ja, ich hatte auch schon eine Frau, das war einmal ein Erlebnis mit einer Frau. Und kannst du Frauen auch heiß machen? Ich hab's versucht, aber leider meine Stimme hat gescheitert, weil ich habe eine sehr kindliche Stimme, wie man sagt. Ja. Und eine sehr piepsige Stimme und das muss bei Frauen nicht so ankommen. Ach, ehrlich? Ja. Wollen die so diese eher raueren Stimmen haben? Ja, das hatte er. Mhm. Ja. Hm. Dein Mann oder dein Partner sitzt manchmal daneben. Ja. Das ist ja abgefahren. Finde ich nicht. Ich meine, ihr macht euch wahrscheinlich Spaß draus, ne? Ja, doch. Du spielst das perfekt runter. Ja. Spulst das perfekt ab. Ja. Es wird zur Routine nach einer Zeit. Also, ich gehe davon aus, dass du kein einziges Mal wirklich feucht wirst, wie du es gerade gesagt hast. Nein. Und du hast auch noch kein einziges Mal einen Orgasmus gehabt. Nein. Nee. Das warst du dir schön dann für zu Hause auf. Mhm. Aber dennoch, gibt es denn nicht manchmal Situationen, könnte ich mir vorstellen, dass du mit jemandem dich unterhältst, mit einem Mann, den du auch sympathisch findest, der eine tolle Stimme hat, der klasse rüberkommt. Ja. Entsteht denn dann manchmal vielleicht doch nicht ein bisschen Erotik? Ich habe einen Stammfreier und der ruft mich täglich an, mit dem telefoniere ich, 20 bis 30 Minuten, aber über Gott und die Welt. Da kommt nichts über Erotik halt drüber. Mhm. Ne? Mhm. Und dann schon... Wie, nie über Erotik? Nein, so, über Gott und die Welt, was er gemacht hat, was ich gemacht habe. Also fast eine Freundschaft ist das schon dann. Mhm. Ja, ganz genau. Und dann erwische ich mich auch manchmal schon dabei, dass ich auf den Anruf dann warte. Nur ist das für den eine teure Freundschaft, ne? Der muss das ja dann pro Minute bezahlen, das Ganze. Dann im Endeffekt überlege ich mir auch, ist mein Geld, ne? Mhm, klar. Wie viele Jahre machst du schon? Ich mache es jetzt, Moment, lass mich überlegen, 4 Jahre. 4 Jahre? Ja, da kriegt man natürlich richtig Routine, ne? Ja. Wissen das so Leute in deinem Umfeld, Freundinnen, Freunde, Eltern? Eltern wissen das. Die wissen das. Mhm. Mein Partner weiß es, So, das wissen sie alle. Und sie waren erst auch alle dagegen, dass ich das mache. Und bis ich das dann mal detailliert aufgezählt habe, dass das eigentlich gar nicht schlimm ist. Ich verkaufe ja eigentlich nur meine Stimme. Im Prinzip ist es völlig harmlos. Ganz genau. Völlig harmlos. Und es ist wie eine es ist fast wie Schauspielerei, ne? Ja. Was du da machst. Nicht fast, es ist Schauspielerei, ja. Ne? Ja. Man muss Fantasie haben. Man muss schlagfertig sein. Hört man sagen, mich wundert das. Ich sehe nachts oft auch diese Werbung von diesen endlosen Telefonlines, den Sexlines. Mhm. Wir werden ja nachts zugeballert in den Privatsendern damit. Ja. Warum arbeitet noch keine Telefonsexline so wie wir hier ab und an mit Bildtelefon? Das ist doch eine zusätzliche interessante Komponente, die ihr anbieten könntet. Es kommt, ne? Es kommt. Wir machen es deswegen, uns findet man ja auch im Internet. Mhm. Erotiktelefon.de und deswegen, das ist der Ansporn, dass wir jetzt auch anfangen über Bildtelefon. Aber dann hast du doch ein Problem, dann erkennt man dich doch. Ja, aber ich sag mal so, ich bin ja auch erstens nicht alleine, wir haben ja auch Mädchen hier, die halt nicht so gebunden sind und bei mir ist es halt mein Kind, ne? Ich könnte mir vorstellen, also einmal besteht die Gefahr dann, dass man dich erkennt und zum anderen ist das ja auch für dich eine Nummer härter. Dann kannst du nicht im Rollkragenpullover da sitzen, dann musst du nackt da sitzen. Ja. Ne? Dann musst du dich entblößen und musst allen Kram machen, wie halt bei einer normalen Piepshow oder weiß der Teufel ganz was. Genau, da verkaufe ich ja schon meinen Körper. Da verkaufst du, würdest du das auch noch mitmachen? Jein. Aber eventuell ja. Mein Chef sagt gerade, er will das nicht. Er will das nicht, ja. Er will das nicht. Also, jetzt will ich euch nicht länger aufhalten. Ich bin sicher, dass da schon Dutzende von heißen Männern immer zu versuchen, euch zu erreichen. Ja, ich wollte aber eins noch hier zu dem einen Thema sagen. Ja. Hier, wo die Frau sich da so beschwert hat. Wenn sie zuhören soll, sie soll ihren Mann lassen. Weil Fantasie hat jeder. Mhm. Und man kann halt nicht mit jedem Partner seine Fantasie ausleben. Mhm. Und ich finde es halt besser, dass wir dafür halt da sind, als wenn man dann auf der Straße geht und sich das dann mit Gewalt holt. Hast du den Eindruck schon, dass des Öfteren solche Gewaltfantasien bei euch, bei dir ausgelebt werden? Ja. In der Fantasie? Ja. Und dann ist es dann auch gut, ne? Da haben die Männer das erlebt und dann ist es dann auch aus ihnen heraus. Ganz genau. Wir hören auch sehr oft, also, ich habe ein Problem, meine Frau will nicht, machst du das? Ne? Und dann, das hört man schon nach einer Zeit raus. Das kommt. Nun denke ich mir, dass du sehr oft am Tag oder immer wenn du arbeitest, stöhnende Männer hörst, wenn die nämlich kommen. Ja. Was empfindest du dabei? Ist dir das völlig wurscht oder ekelt sich ein bisschen an? Oder? Mittlerweile ist es normal. Ist normal? Ist mittlerweile normal. Sind die Männer denn in der Regel laut am Telefon oder hörst du nur so ein leichtes Stöhnen? Unterschiedlich. Gibt's die einen schreien Wölken im Hörer, ja. Dann sind leise, sagen danke, es war's. Gibt's auch Männer, wo du das gar nicht merkst, dass die plötzlich gekommen sind? Man merkt es immer, weil es kommt immer eine Reaktion. Der eine sagt danke, es war, der andere wölkt, der andere legt dann sofort auf. Mhm. Ja, das merkt man immer. Also es gibt nicht immer noch ein kleines nettes Nachgespräch? Nicht immer. Seltener. Mhm. Also 30% ein Nachgespräch. Also die haben ihren Spaß gehabt, der Orgasmus hat stattgefunden und Gabel höre auf die Gabel. Genau. Ja. Ganz genau. Sandra, dann wünsche ich dir noch viele stöhnende Männer heute Nacht. Damit du was verdienst, so meine ich das natürlich. Ja, klar. Alles Gute dir und schönen Gruß an die Kollegin. Gleichfalls. Dankeschön. Ich wünsche dir auch noch was. Ja, danke, ciao. Ciao. 1.23 Uhr und jetzt kommt der Rüdiger und Rüdiger ist 35 Jahre alt. Rüdiger. Ja, hallo. Ja. Grüß dich, Domian. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema. Ja, ich kann auch nicht treu sein. Ich bin verheiratet schon seit 10 Jahren und ich interessiere mich aber für Männer. Mhm. Und habe da zwischendurch immer irgendwelche Affären. Also während der ganzen Ehezeit schon? Ja, zumindest sagen wir mal so eine ganze Zeit in Fantasien und jetzt so... Du bist 35 Jahre alt. Wann hast du das entdeckt, dass du auch Spaß an Männern hast? Ich weiß gar nicht, ob es nicht eigentlich schon immer da war, aber ich habe meine Frau so geliebt und habe gedacht, ach na ja, damit kannst du glücklich werden. Mhm. Und dann fing das in den Fantasien so an und irgendwann ergab sich das dann auch, dass es dann mal einen Mann gab, wo ich das ausprobiert habe. Mhm. Und jetzt ist eigentlich so die Sehnsucht immer stärker nach Sexualität mit einem Mann. Wie lebst du diese Sexualität denn aus? Ach ja, manchmal, oder es fing so an so berühmten Rastplätzen, wo man welche treffen kann. Mhm. Und jetzt im Augenblick habe ich Kontakt über so eine Anzeige zu einem Mann, mit dem ich mich treffe. Mhm. Mit dem du dich regelmäßig triffst? Oder hast du dich noch gar nicht mit dem getroffen? Doch, mit dem habe ich mich schon getroffen. Dreimal haben wir uns schon getroffen und irgendwie ist das so, zweimal im Monat treffen wir uns. Wo trefft ihr euch dann? In der Wohnung dieses Mannes. Mhm. Purer Sex, keine Liebe. Keine Liebe, eigentlich nur Sex. Mhm. Und so war das bisher auch immer, dass wenn du mit Männern Kontakt hattest, dass das eine reine sexuelle Geschichte war, das Herz hat da nicht mitgespielt. Das Herz hat da eigentlich nicht mitgespielt. Mhm. Ich möchte meine Frau auch nicht verlieren oder verlassen. Mhm. Aber das schlechte Gewissen martert einen natürlich trotzdem. Na klar. Könntest du dir denn dennoch vorstellen, dass du dich auch mal in einen Mann wirklich tief verlieben würdest irgendwann? Auch ausschließen möchte ich das nicht. Nee. Es geht ja schon so viele Jahre. Ja. Du führst also quasi ein regelrechtes Doppelleben. Ja, das ist auch nicht so einfach. Mhm. Und das schlechte Gewissen ist immer, immer da, immer präsent. Ja, man kann das zwar zeitweise verdrängen, es ist oft so nach diesem Erlebnis. Man ist dann ganz heiß auf das Erlebnis und dann schaltet man so alle Gewissenskonflikte aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass du am Anfang sehr heiß bist, dass du es währenddessen genießt, gar nicht an deine Frau denkst, genau. Aber danach bricht dann alles auf dich. Da bricht das dann so auf der Fahrt zurück, dass man denkt, nie wieder, und trotz allem kommt dann irgendwie nach 14 Tagen oder 3 Wochen, dass ich dann doch wieder die Nummer wähle und sage, können wir uns nicht treffen. Mhm. Ich will es eigentlich gar nicht fragen, ich tue es trotzdem, ich hoffe, ich gehe nämlich davon aus. Safer Sex ist absolut angesagt, wenn das du mit den Männern, gesagt, damit du deine Frau da nicht noch... meine Frau nicht gefährden. Genau. Mhm. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? 2 Kinder. 2 Kinder. Mhm. Mhm. Was meinst du, würde deine Frau sagen und empfinden, wenn die das erfahren würde? Ich glaube, die würde ihre Koffer packen. Die würde das wahrscheinlich gar nicht für möglich halten, was? Nee, das glaube ich nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du so einer bist, dass in deinem ganzen Umfeld, Freundeskreis, Verwandtenkreis, du als der absolute Heteromann giltst. Ja, denke ich mal schon. Mhm. Es gibt, weiß ich nicht, ob es vielleicht wen gibt, der das ahnt, oder so im Bekanntenkreis gibt es auch 2 schwule Männer. Mhm. Ich glaube, die ahnen da schon was. Mhm. Die sind ja immer sehr sensibel dafür, aber es hat mich da noch keiner drauf angesprochen. Hast du mit deiner Frau darüber mal geredet, so über Thema Homosexualität? Nee, eigentlich nicht, habe ich mich nicht getraut. Mhm. Wie soll das jetzt weitergehen? Ja, das weiß ich selbst irgendwie nicht. Eigentlich denke ich, es dürfte so nicht weitergehen und bleib in der Beziehung und bleibe treu. Mhm. Aber die Lust, die setzt dann auf einmal da so Kräfte und Energien frei. Man muss das ja auch verheimlichen, wo man denn gerade ist und so. Und natürlich habe ich auch Angst, irgendwann aufzufliegen. Mhm. Weil trennen möchte ich mich eigentlich nicht und meine Ehe auch nicht aufs Spiel setzen, aber die Lust ist da stärker. Du bist in all den Jahren deiner Frau nur mit Männern fremdgegangen? Ja. Mhm. Ich meine, die Gefahr besteht natürlich schon, dass es irgendwie, durch einen ganz blöden Umstand oder Zufall schon auch auffliegt, ne? Ja, also so viel sagt mir auch mein Verstand, irgendwann kommt immer mal was raus, aber in dem Augenblick verdränge ich das dann auch und bin da auch sehr vorsichtig. Ich würde das also nicht hier in der Stadt machen, wo ich lebe oder so, fahre dann also in eine andere Stadt, aber selbst der Kilometerzähler am Auto, der könnte ja verfänglich sein, ne? Klar, es sind irgendwelche Kleinigkeiten, die mal dann dazu führen können, ne? Dass es auffällt. Schwierige Situation, da steht der Trieb gegen die Ratio und gegen auch die Liebe, das Herz, ne? Ja, absolut. Und ich habe da natürlich auch ein schlechtes Gewissen und das tut mir auch unheimlich leid, aber trotzdem kann ich da irgendwo nicht zurück. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, nachdem ich das erste Mal diese Grenze überwunden habe, dann ist die Schranke auch ganz schnell gefallen, es nochmal und nochmal und nochmal zu tun. Ist deine Frau dir denn ganz klar treu? Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen. Umso schlimmer, ne? Ja, eigentlich umso schlimmer. Mhm. Aber ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass wir jetzt sagen, jeder lebt da noch so sein eigenes, weil ich glaube, dann ginge noch mehr kaputt. Ja, wobei dieses... müsste es mit mir ausmachen. Ja, aber im Prinzip ist es ein handfester, schlimmer, schwerer Betrug, den du da begehst. Ja. Und je mehr du deine Frau liebst, desto schwerer wiegt dieser Betrug eigentlich. Und letztendlich ist es auch eine inkonsequente und feige Position. Ich sag's jetzt mal so krass. Ja. Ne? Weil wenn du ja mit offenen Karten spielen würdest, müsstest du auch die Konsequenzen ertragen. Die Konsequenzen würden vielleicht heißen, dass deine Frau sagt, nee, mit mir nicht. Ja, und das kann ich mir gar nicht vorstellen, das zu ertragen. Mhm. Aber auf der anderen Seite gehst du deinem Trieb nach, lebst deinen Trieb aus, hast deinen Spaß und belügst deine Frau. Ne? Ja. Ja, in Ordnung ist es nicht. Nee, das weißt du auch selbst. Ordnung, das brauche ich dir nicht sagen. Sich nicht melden. bloß letzten Endes so selbst so versuche, wo ich denke, werde in der Sexualität mit deiner Frau glücklich, mhm. irgendwo fehlt dann da was. Ich mhm. merke es anhand von Fantasien oder Träumen oder sonst was. Sag mal, gäbe es denn vielleicht irgendeinen goldenen Mittelweg? Könntest du denn deine Frau vielleicht bewegen, dass ihr mal zusammen in einen Swingerclub geht? Wo du dann diese männliche Komponente auch genießen könntest eventuell, dass du sie so allmählich dahin führst, dass ihr es dann eben aber als gemeinsames Ding habt. Wäre das denkbar? Also kann ich mir nicht vorstellen, nee. Hast du das Thema schon mal angeschnitten? Nee. Mhm. Weiß ich nicht. Ich kenne jetzt meine Frau auch noch viel länger, als wir verheiratet mhm. sind und denke, das kann sie sich absolut nicht vorstellen. Mhm. Also du siehst überhaupt gar keine Möglichkeit, dass man da einen goldenen Mittelweg findet. Nee, mhm. kann ich mir nicht vorstellen und traue mich auch nicht, weil ich Angst habe, ich setze dann damit alles aufs Spiel, weil mhm. dann irgendwo werden die Ahnungen ja doch wach. Letztendlich gibt es nur die beiden Wege. Entweder verrennst du dich jetzt weiter und immer weiter in ein Doppelleben und kannst dir letztendlich auch nicht selbst mehr in die Augen gucken, ja. weil es kein korrektes Leben ist. Oder du wirst irgendwann, wenn es eskaliert, doch die Konsequenz ziehen und es ihr sagen und dich von deiner Frau trennen. Tja. Vielleicht ist die Lösung, wenn du dich irgendwann einmal in einen Mann richtig verliebst. Vielleicht fällt es dir dann einfacher, diesen Schritt zu gehen. Ja, ich habe wahrscheinlich auch Angst, alles Mögliche aufzugeben, was so klar. Freundschaften, klar. Bekanntschaften ja. anbelangt. Das würde ein ganz anderes Leben bedeuten, wenn du dich dafür entscheiden würdest. Radikal, ja, ne? Das ist eine existenzielle Entscheidung, die du da fällen müsstest. Ja, und das hängt ja auch so, ich bin auch eine Person, die so ein Stück weit in der Öffentlichkeit steht. Da hängt also auch noch ganz vieles mit beruflichen Perspektiven und so weiter zusammen. Dennoch, Rüdiger, lass es dir gesagt sein von mir. Du kommst dir selber, was dein Selbstwertgefühl betrifft, viel, viel, viel besser vor und hast ein besseres Eigengefühl, wenn du irgendwann diesen ehrlichen Schritt gehst. Also kommst du dir immer selbst in deiner eigenen Beurteilung mies vor. Ne? Mhm. Und das ist auf Dauer nicht gut. Auch für dein eigenes Ich-Gefühl einfach. Ja, ich denke, selbst oft hätte ich damals vor 10 Jahren den Mut gehabt, als ich sowas schon ahnte. Mhm. Aber da war ich wahrscheinlich noch viel feiger. Da hätte ich auch noch nicht dran gedacht, irgendeine Beziehung anzufangen. Aber mit der Zeit wird einfach so ein Verlangen auch stärker. Mhm. Ich glaube, dich beeindrucken auch die offenen, klaren Menschen. Ja. Und jeder von uns möchte das ja auch so weit wie irgend möglich sein. Sieh mal zu, bemühe dich. Ja. Lieber Rüdiger, mehr kann ich nicht sagen. Okay, ich danke dir. Alles Gute für deine Entscheidung. Eine gute Nacht noch. Ja, danke schön. Also, tschüss. Tschüss. Ciao. 1.32 Uhr und 45 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause und ich verlasse mal ganz kurz hier meinen Platz. Und mache mein Fenster zu. Ich habe das Studiofenster auf und es ist grottenkalt hier. Ich muss es zumachen, sonst kann ich hier gar nicht mehr konzentriert mich mit euch unterhalten. Also, Päuschen. Uhr 34 und 24 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen aus Köln mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht sind wir wieder mal ganz offen für all die Themen, über die ihr euch hier gerne mit mir unterhalten wollt. Also über was möchtet ihr euch gerne mit mir unterhalten? Das ist meine Telefonnummer. Ruft mich ganz einfach an. Nummer 0180 5678 111. Und die Faxnummer 0180 5678 110. Ich begrüße ganz herzlich Nicole und Nicole ist 25 Jahre alt. Ja, hi. Hi. Sprich. Ja, eigentlich ist es eine ganz komplizierte Geschichte, die ich dir erzählen möchte. Ich glaube, du kannst sie ganz einfach erzählen. Also ich habe vor kurzem, ungefähr vor 9 Wochen, meinen besten Freund wieder getroffen. Also wir kennen uns schon seit ungefähr 15 Jahren oder so. Mhm. Und der hat mir seine Freundin vorgestellt, ja, und in die habe ich mich verliebt. Wieso hast du den Freund so lange nicht gesehen? Ach ja, ich bin dann umgezogen nach Düsseldorf und kam dann erst vor kurzem wieder hier nach Köln. Mhm. Mhm. Und jetzt hast du dich in seine Freundin verliebt. Ja, und sie wohl auch in mich. Sie auch in dich? Ja. Woher weißt du das? Ja, das hat sie mir gesagt. Ach so, so eng seid ihr schon. Ja, also der Freund hat sie mir vorgestellt. Ja. Und ungefähr 3 Tage später waren sie dann so offen und haben mir das dann gesagt. Wie die beiden? Ja, ach, krass, oder? Er weiß auch schon Bescheid. Ja. Ja, das ist ja wirklich heftig. Ja, wie, nach 3 Tagen schon? Wie kann man sich in 3 Tagen jemanden verlieben? Ja. Ja, also sie sagte zwar nicht, dass sie sich in mich verliebt hat, aber dass sie sich halt vorstellen könnte, dass mit mir mehr passieren kann. Und was sagt dein Freund oder ihr Freund dazu? Ja, der ist insoweit damit einverstanden, dass wir dann zu dritt miteinander ins Bett gehen. Kann ich mir gut vorstellen. Wobei ich dazu sage, nee, das will ich und kann ich auch nicht. Bist du lesbisch oder bist du bisexuell? Ich bin bisexuell. Bisexuell. Mhm. Und warum kannst du dir das nicht vorstellen mit den beiden zusammen? Ja, erstmal kenne ich den schon sehr, sehr lange. Mhm. Dann ist es schwierig, ne? Wir haben noch nie was miteinander gehabt. Ist er denn hübsch? Nein. Ach, das auch nicht. Ist er denn erotisch? Wenigstens? Auch nicht. Auch überhaupt nicht anziehend auf mich wirkt er. Gar nicht. Nee, dann will ich dir gar nicht einreden. Nee, das kannst du auch vergessen. Dafür ist sie sehr hübsch und sehr erotisch, vermutlich. Ja, würde ich so sagen. Ja. Mhm. Wir schreiben uns jetzt auch. Und weil sie wohnt noch außerhalb. Mhm. Und er und ich sind dann irgendwie im Streit auseinandergegangen, weil ich mich da ja nicht reinmischen wollte, ne, in diese Beziehung, weil sie ja im Grunde ganz glücklich ist, diese Beziehung. Aber du hast gesagt, dass du keine Lust hast auf so eine Dreierkiste. Ja, das habe ich klar gemacht. Ja. Mhm. Und war er darüber auch pikiert, ein bisschen sauer? Da war er böse. Böse sogar? Böse drüber, ja. Mhm. Und was sagt sie, als du gesagt hast, nein, ich will nicht zu dritt? Ja, dann müssen wir das so irgendwie hinkriegen. Wir müssen da Kompromisse finden, haben wir beide gesagt, also sie und ich. Mhm. Und er war dann irgendwann so weit, dass er sagt, ach, ihr liebt euch doch sowieso und lasst mich doch in Ruhe. Und klingt aber komisch. Wie lange sind die beiden denn zusammen schon? Ich weiß gerade 2 Jahre oder so. Doch, schon so lange. Ja. Mhm. Und deswegen habe ich auch nicht gesagt, also ich wollte ja mit meinen Gefühlen auch nicht raus, aber sie haben mich ja darauf angesprochen. Ne? Hast du denn vorher auch schon mal erotische oder Liebeserfahrungen mit Frauen gemacht? Ja. Ja. Und, und sie auch? Ja, ja. Einmal. Einmal. Mhm. Also war das jetzt gar kein großes Problem, da irgendwelche Hemmschwellen zu überwinden? Nein, nein. Ja, und nun? Ja, ich weiß nicht. Also im Moment schreiben wir uns. Und ich habe mich also auch, weil ich aufgrund der Vorwürfe, die er mir gemacht hat, habe ich mich auch mittlerweile wieder entschuldigt. Darauf ist er aber gar nicht eingegangen. Ja, und jetzt versucht sie, uns beide irgendwie wieder zusammenzubekommen. Also, ich finde, das ist erstmal ein Problem, was die beiden miteinander lösen müssen. Ne? Ja, das haben wir ja wohl schon getan, so für sich. Ja, was heißt das denn? Heißt das denn, dass er damit einverstanden wäre, wenn ihr beiden Mädels jetzt da ein bisschen näher euch verbandeln würdet? Nein. Das auch nicht? Nein, nein. Mhm. Aber er wäre damit einverstanden, und das ist das Paradoxe daran, wenn sie jetzt nach Köln kommt, miteinander verkehren würden, außerhalb des Bettes. Ja, gut, das ist vielleicht noch verständlich, ne? Das wäre so. Aber das ist für euch dann schwierig, ne? Für mich wahnsinnig schwierig. Für dich wahnsinnig schwierig. Ja. Verfahren ist das. Absolut. Mhm. Ja. Wie schätzt du denn diese Frau ein? Wird sie sich so diesem Wunsch beugen von ihrem Freund? Oder kannst du dir vorstellen, dass sie sich eher von ihm vielleicht sogar distanziert und sich mehr in deine Richtung bewegt? Also erstmal schätze ich sie grundsätzlich so ein, dass sie mit aller Kraft versucht, das alles irgendwie unter einen Deckel zu bekommen. Mhm. So. Und ja, wie sie sich dann entscheiden würde, also das kann ich ja gar nicht genau sagen, das weiß ich nicht. Du bist richtig verknallt. Ja. Mit Haut und Haaren. Absolut. Und denkst viel an sie. Ja, nur. Wie oft habt ihr euch denn eigentlich gesehen während der 9 Wochen? 4, 5 Mal. Mehr nicht, aber ihr schreibt euch schöne romantische Briefe. Ja, absolut. Wie nett. Traumhaft. Wie nett. Ja. Wie oft kommt denn ein Brief an? Einmal die Woche so. Ja. Ja. Ein langer Brief? 2, 3 Seiten. Ja, und telefoniert er ab und zu auch schon mal? Ja, aber nur dann, wenn sie halt alleine ist. Deswegen kann ich nicht anrufen. Ach, die wohnen zusammen? Ja, die sind oft zusammen. Die sind oft zusammen. Mhm. Und es steht an, dass die jetzt nach Köln ziehen, wo du auch wohnst. Right, ja. Ja. Mhm. Ja, Nicole, ich würde an deiner Stelle einfach mal so ein bisschen am Ball bleiben, wenn du es aushältst. Präsent sein, am Ball bleiben. Mhm. Also wenn ich du wäre, würde ich da keinen Rückzieher machen. Du bist in die Frau verliebt, basta. Ja. So, und die scheint ja irgendwas für dich auch zu empfinden. Mhm. Und ich würde das jetzt mal ein bisschen auf mich zukommen lassen. Mhm. Und mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht kannst du sie ja erobern. Vielleicht. Oh je. Nein, ich finde, es gibt auch die andere Position, dass man sagt, man darf sich nicht in eine Beziehung mischen. Ja, ne? Diese Position teile ich eigentlich nicht, weil das muss in diesem Fall diese Frau entscheiden. Sie kann signalisieren zu dir, es hat irgendwie eine kleine Chance und lass uns irgendwas versuchen. Oder sie kann dir signalisieren, nein, ich bleibe bei meinem Freund, basta. Sie muss das regeln, du nicht. Du bist in sie verliebt und du bist frei, finde ich. Das ist meine Position, kann man anders sehen, aber ich finde es so. Ich, ja, so handeln es ist aber auch so, dass ich ihn ja schon sehr lange kenne und waren die besten Freunde. Also wir haben uns einfach unheimlich gut verstanden. Mhm. Aber in der Regel ist es ja so, dass wenn man dann sich verliebt, dass dieses Gefühl noch größer ist, ne? Ja. Als die Verpflichtung, die man vielleicht empfindet gegenüber der Freundschaft. Mhm. Hui. Hältst du es dann noch eine Weile aus? Ich weiß nicht, also sie kommt erst ein paar Monaten nach Köln und aber ja, bis dahin ist schon schwer. Nicole, ich finde, wenn man jemanden wirklich sehr liebt, muss man einen langen Atem haben. Ja, das denke ich auch. Ich habe ja schon mal Jahre auf jemanden gewartet. Oh ja. Ja. Mach mir aber keine Angst. Und ich habe es nicht bereut. Es ist manchmal grauenhaft, aber ich finde, das ist so ein Liebesbeweis, wenn man dann nicht gleich das Handtuch wirft oder gleich mit Druck anfängt, Druck machen und sowas. Was meinst du, wie die das vielleicht beeindruckt, wenn du ohne penetrant zu sein letztendlich dastehst und sagst, ich liebe dich. Mhm. Komm zu mir. Ich bereite dir den Himmel auf Erden. Das kann er überhaupt nicht. Ja, davon bin ich ja fest überzeugt. Ja, ich komme ja so nah gar nicht an sie ran. Naja, aber warte mal, wenn die erstmal hier wohnen. Und das musst du ausstrahlen. Du darfst nicht klein sein, du musst groß sein. Okay. Ne? Ja. Okay, so machen wir es. Versuchen. Nicole, viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ach, das ist alles so leicht gesagt, ne? Was ich gerade wunderbar vorgetragen habe. Du darfst nicht klein sein, du musst groß sein. Wenn man in der Situation ist, ist man dann vielleicht auch ganz klein. Marlies. Hallo. 53 Jahre alt. Ja. Hi. Hallo, Domian. Ja, über was unterhalten? Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Über was unterhalten wir uns? Und zwar möchte ich zu dem Thema Liebe mal was sagen. Das ist schön. Da reden wir so selten drüber. Ich habe meinen Mann mit 15 Jahren kennengelernt. Ja. Und ich kann, also für mich persönlich, mir nicht vorstellen, jemals einen anderen Menschen lieben zu können. Denn mein Mann bedeutet mir noch so viel, als hätte ich ihn gestern kennengelernt. Und das beruht wirklich auf beider Seiten, ja. Und wenn ich das immer höre, ich habe gestern den geliebt, vorgestern den, das ist für mich ein böhmisches Dorf. Ich kann das nicht begreifen. Also wir sagen noch einmal, du bist 53 Jahre alt. Ja. Du hast mit 15 deinen Mann kennengelernt. Ja. Und du sagst so tolle Worte heute noch, dass du ihn so sehr liebst, nach diesen vielen Jahrzehnten. Ja, und ich muss noch dazu sagen, ich habe auch eine schwere Phase mit meinem Mann durch. Er ist trockener Alkoholiker und an meiner Liebe hat sich nichts geändert. Und ich denke mal, das ist doch der Beweis dafür. Na klar. Und wir haben 4 Kinder. Das war für mich sehr, sehr schwer. Wir hatten gestern das Thema, ich kann nicht treu sein. Ich glaube, ich brauche dich gar nicht fragen. Du hast niemals einen Seitensprung gemacht. Nee, ich kann treu sein. Du kannst treu sein. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ist das dann auch dein allererster Mann überhaupt? Du hast also in deinem Leben bisher auch nur mit deinem Mann geschlafen. Ja. Du hast mit keinem anderen Menschen. Nein, mit keinem anderen Menschen. Also ich finde es grandios, wenn man sowas leben und erleben kann. Ich könnte es nicht, ich weiß es. Ich bin da ganz anders gestrickt. Aber ich respektiere das und bewundere das, wenn Leute so etwas haben in ihrem Leben und es dann auch ehrlich empfinden. Und du empfindest es ja ehrlich, ne? Ich empfinde es sehr ehrlich. Mhm. Denn, ich weiß nicht, die treuen Augen, die sind noch da. Ich sage immer, die treuen Rehaugen. Mhm. das ist alles noch vorhanden. Mhm. Und nur weil ein Mensch älter wird, mein Gott, wir werden alle älter. Ja, darum und ich denke mal, die Liebe wächst einfach mit. Ja. Hast du auch noch erotisch, sexuell Spaß an deinem Mann? Sehr. Sehr? Ja. Sehr, sagt sie. Ah ja. Ja. Ist halt so, ne? Ja, na klar, es hat, wunderbar ist das. Ist er denn genauso? Ist er auch deine Auffassung oder gab es bei ihm schon mal zwischendurch mal einen kleinen Ausrutscher? Nein, es gab keinen. Da lege ich beide Hände ins Feuer und mein Kopf dazu. Dann hattet ihr schon mal rechnen. Silberhochzeit hattet ihr schon? Bitte? Hattet ihr schon Silberhochzeit? Ja. Ja. Mann, Mann, Mann. Ja, dazu kann man wirklich nur gratulieren, Marlies. Aber ich glaube, dass es Leute wie euch sehr wenige nur gibt. Und ich finde das traurig. Mhm. Ich finde das sehr, sehr traurig. Aber vielleicht kann man da oftmals auch gar nicht selbst so viel daran tun. Ihr habt einfach Glück auch gehabt. Doch, ich denke mal, da kann man dran arbeiten. Mhm. Und da glaube ich sogar, das behaupten zu können. Mhm. Man kann an einer Beziehung arbeiten. Mhm, das glaube ich allerdings auch. Und ich denke auch, aber, ja? Ich heirate ja keinen Mann, den ich nicht liebe. Mhm. Ja? Dennoch muss man natürlich akzeptieren, dass es sicher und immer wieder vorkommt, dass die Liebe irgendwann auch erlöscht. Auch wenn du es jetzt in deinem Fall nicht nachvollziehen kannst. Nee, kann ich auch nicht. Mhm. Aber es gibt natürlich andere Menschen, wo es dann, ich habe es auch erlebt schon in meinem Leben, einige Male, wo es dann auch vorbei ist. Und, aber du lebst einfach so und ihr lebt fantastisch. Ich meine, was wollt ihr mehr? Die perfekte Familie. Bis jetzt, ja. Ja klar, ich meine, so färbt auch auf die... Ich meine, was kommt, weiß man nie. Nee, aber das färbt auch auf die Erziehung ab, auf die Kinder ab. Das merken die Kinder ja auch, wenn die Eltern so glücklich sind miteinander. Ja, die haben es auf jeden Fall. Mhm. Also schon allein der Alkoholismus von meinem Mann damals. Ich denke mal, mein Sohn ist beim Bundesgrenzschutz. Die eine ist leitende Angestellte auf der Bank, zwei Arzthelferinnen. Mhm. Und das musste ich durchboxen. Mhm. Ich musste einfach, ja. Nun deutet Alkoholismus ja immer durchaus auf ein Problemfeld hin. Warum ist dein Mann Alkoholiker geworden? Nein, der war schon. Als, ich habe als Alkoholiker geheiratet. Ah, ja. Und ich wusste das aber nicht. Ach so. Wie alt ich hatte war, keine Ahnung. Wie alt war er denn, als ihr geheiratet habt? Als wir geheiratet haben, war der 26. Und du sagst, du warst 15, als ihr euch kennengelernt ja. habt. Und da war er auch schon Alkoholiker? Da war der auch schon. Und wie alt war er da? Wie alt war der da? Moment. 19. Da war er schon. 19, 20. Da war er schon Alkoholiker? Ja. Ah ja. Wusste ich halt nur nicht, ne? Auf jeden Fall, ihr beide habt das gemeistert. Und wie ich es halt erfahren habe, da habe ich ein Druckmittel benutzt. Bin ich aufs Gericht gegangen und habe mir halt ein Formular geholt für die Scheidung. Und das habe ich auf den Tisch gelegt. Denke ich, ja, lesen kann er ja, ne, wenn er nüchtern ist. Und guckt er mich an, da sagte, was ist das denn, willst du dich scheiden lassen? Sag ich, ja, du musst dich entscheiden, entweder wir oder dein Bier. Und so einfach war das. Der hat von heute auf morgen aufgehört. Ehrlich? Ehrlich. Das ist ja toll, ja. Und genau machen wir uns jetzt Gedanken. Wir reden manchmal, weil hier so viele gestorben sind, wo wir wohnen. Und da habe ich zu ihm gesagt, stell dir mal vor, dir passiert was. Ich kann ohne dich nicht weiterleben. Mhm. Und da sagt er zu mir, mir geht's genauso. Mhm. Ja, was machen wir dann? Hängen wir uns auf oder wie? Ja, was macht man dann? Ja, das weiß ich auch nicht. Was macht man dann? Ich habe Angst davor. Und er auch. Hm. Ach Marlies, lassen wir nicht so über so üble Dinge denken. Ja, doch, muss ich. Muss man manchmal... Mein Mann ist Angina pectoris festgestellt worden. Ach so. Das kommt noch dazu. Hm. Und ist logisch, dass ich jetzt Angst habe, ne? Natürlich muss man sich mit solchen Gedanken vertraut machen, das ist auch richtig. Aber man darf sich die Zeit, die schöne Zeit, die man hat, auch nicht verderben dadurch. Ne? Nee, das mache ich auf keinen Fall. Aber die Angst, die ist halt da. Ja, ja. Und es ist auch gut, wenn man da öfters drüber redet. Das hilft einem auch ein bisschen, vielleicht sich mit dem Thema zu konfrontieren. Nee, aber wenn er nicht mehr da wäre, wollte ich auch nicht. Mm-mm. Aber da sind die Kinder noch und die Enkel. Natürlich, natürlich. Ich habe drei Enkelkinder und die vier Kinder. Aber trotzdem. Mhm. Ich denke, die Kinder leben heute für sich und die sollen ihr eigenes Leben leben. Und wenn die Enkelkinder kommen, gut, die Oma und Opa sind da zum Verwöhnen und die Erziehung haben die Eltern, so handhaben wir das eben. Ich würde nie meinen Enkelkindern sagen, ja, ihr dürft das jetzt, wenn sie bei der Mama nicht dürfen. Das ist einfach nicht drin. Dann werden die Kinder durcheinander. Liebe ja, dann Marlies, kriegen sie zu Hause geschimpft. Das bringt auch nichts. Weißt du, was ich dir und euch wünsche? Noch einige Jahrzehnte Glück und Gesundheit. so Glück und so viel Liebe, wie ihr sie bisher gehabt und genossen habt. Von Herzen. Ja, die wünsche ich mir auch. Ja. Da kommt jetzt die goldene Hochzeit. Und wie heißt die Hochzeit nach der goldenen Hochzeit? Diamanten. Die Diamantenhochzeit. Die wünsche ich euch auch noch. Ja, wenn wir die backen. alles Liebe und Gute. Und grüßt den Ehemann von mir. Ja, mach ich, wenn er morgens früh aufsteht. Ja, genau. Nicht vergessen, ne? Ne, vergesse ich nicht. Okay. Ich danke dir. Tschüss, Marlies. Tschüss. Tschüss. Ursula. So heißt meine Mutti auch. Ursula. Ja. 43 Jahre. Und ich habe eine Cousine, die heißt auch Ursula. Und die hatte gestern Geburtstag. Und vielleicht schaut sie ja heute Abend zu. Die Ursula Schladitz in Berg Neustadt. Ich gratuliere ihr ganz recht herzlich nachträglich. Aber jetzt zu dir, Ursula. Gratuliere ich auch noch. Ja. Unbekannterweise. Ja. Ursula. Ja. Es ist folgendes. Kurztext. Ich lebe seit 3 Jahren mit einem Mann zusammen. Mhm. Den kenne ich schon seit 9 Jahren. Und muss sagen, also wir haben große Hoffnungen in alles gesetzt. Wir haben eine eigene GmbH. Jeder hat seine eigene Firma. Ich habe eine eigene Näherei. Mhm. Er ist bei einer anderen Firma als Marketingleiter. Mhm. Und haben eine eigene GmbH. Also es läuft alles hervorragend. Ja, aber? Geschäftlich. Ja, ich höre schon. Privatlebenmäßig muss ich sagen, also es ist leider Gottes, naja, eine Wohngemeinschaft. Also nicht mal eine Freundschaft. Eine Freundschaft, ja. Das schon, Aber, ja, wenn die Betten, also könnten wir haben. Wir schlafen zwar im Ehezimmer, aber besser gesagt eben in die Ehebetten, aber... Seit 9 Jahren seid ihr zusammen? Nein, seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren? Seit 9 Jahren kennen wir uns. Seit 9 Jahren kennt ihr euch. Mhm. Und seit wann ist das jetzt, ist die... Und ihr wart mal ein Liebespaar, ne? Ja. Warum so zögerlich? Eben wie gesagt, ich war vor 9 Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, war ich noch verheiratet. Mhm. Und da funktionierte eigentlich unser Privatleben hervorragend. Mhm. Und unsere Ehe, also besser gesagt meine Ehe, die war ja eigentlich schon immer wie so mehr oder weniger auf einem schiefen Bahn. Mhm. Und er hat mir auch damals viel geholfen, muss ich dazu sagen. Mein Ex-Mann ist leider Gottes ein unheimlich netter Kerl, aber Alkoholiker. Mhm. Und eben, er hat mir damals viel geholfen. Ursula, wenn ich so das aber, entwickelt sie das. Ja, also wie ich das jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, dass du das eigentlich bedauerst. Ihr habt eine tolle Verbindung geschäftlich, ihr lebt auch zusammen. Ja. Aber dir fehlt die Leidenschaft und die Liebe. Ja, ich mag nämlich den Menschen. Ja. An sich selber unheimlich gerne. Mhm. Wie erklärst du dir das denn, dass das in dieser Richtung nicht funktioniert? Wir hatten unheimlich große Gespräche und er ist eigentlich von seinem 14. Lebensjahr ab, wo der Vater gestorben ist, ist er eigentlich irgendwie sexuell gestört, hat er selber mal gesagt. Mhm. Er hatte nie eine feste Freundin, er ist eine Ehe eingegangen, die eigentlich, naja, mehr oder weniger auf dem Papier funktioniert hat. 10 Jahre lang und es war eigentlich bei uns wirklich am Anfang happy-mäßig und Mensch, verdammt nochmal, ich bin auch ein Mann und so. Hm. Und ja, aber seit 3 Jahren, wo wir wirklich gesagt haben, okay, jetzt schaffen wir es, jetzt packen wir es und es muss gehen und das kriegen wir auf die Reihe, hat alles funktioniert. Bloß das Privatleben ist wirklich. Bedauert er das denn genauso wie du? Nein, er bedauert es nicht. Er sagt, er ist eigentlich ein, wie soll ich das jetzt, ich sag's jetzt mal ganz krass, ein Teppichetagen-Mensch. Ein Teppichetagen-Mensch? Das ist bitte ein Teppichetagen-Mensch. In Bayern sagt man Nidl, Jetzt muss ich passen, aber auf alle Fälle Nieten mit Nadelstreifen, so sagt man in Bayern. Ja, ja. Ja. Also ich würde fast sagen, also mir ist das nicht so ganz klar, was da bei euch vorfällt. Also hast du denn mal darüber nachgedacht, dass ihr mal, vielleicht mal nur einige Male, nicht dauerhaft, in eine Ehepaar- oder Paarberatung geht, euch mal mit einem Fachmann zusammensetzt? Nee, das hätte keinen Sinn. Hat keinen Sinn? Nee, mhm. Ich wollte von vornherein. Welche Perspektive hast du dann? Ach ja, das ist eine gute Frage. Mhm. Letztendlich, wenn er es nicht bedauert und er es nicht anders will. Nee, er sagt, er braucht es nicht und wenn ich das haben will, dann muss ich zu ihm gehen. Jetzt komme ich aber teilweise um 4 oder 5 Uhr in der Früh, weil ich nicht schlafen kann und komme mit einem Cognac oder sonst was, schmuss mich ins Bett zu ihm und dann kriege ich einen Vorwurf, so ungefähr, um Gottes Willen, wie kannst du mich um 5 Uhr aufwecken und das aber Samstag oder Sonntag. Ich mache es folgenden Vorschlag. Also wenn du ihn nicht zu einem Psychologen, wenn du ihn nicht bewegen kannst, da mal mit hinzugehen, schlage ich jetzt vor, dass du aber jetzt mit meinem Psychologen gleich mal redest. In Ruhe. Das wäre mal ganz recht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß mal keinen Ausweg. Ja, der kann dir vielleicht da in Sachen Eheberatung ganz gute Tipps geben. Und ihr habt auch ein bisschen Zeit am Telefon, dann ausführlich zu reden. Okay. Machen wir das so, du legst auf und der Peter ruft dich gleich nochmal an. Alles klar. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Es geht weiter mit Tanja, 23. Hallo, Domian. Hallo, Tanja. Na? Schönen Abend wünsche ich dir. Danke. Schöne Nacht, ne? Ja, vor allen Dingen, ja. Wir Nachtmenschen alle. Mir geht es um das Thema Wochenend. Kennst du bestimmt die Zeitschrift, oder? Wochenend? Wochenendpraline. Ja, natürlich, ja. Ja, und da gibt es auch ein paar Seiten, zum Beispiel 2 Seiten gibt es die Hotshot-Seiten, Privatfotos. Ja, bisweilen blätter ich da drin herum. Ja. Wenn ich irgendwo so eine Zeitung in die Hand kriege. Ja, ich bin am 26.98 bin ich drin gewesen. Das sind Nacktfotos, ne? Bitte? Das sind Aktfotos, ja. Ja, so ziemlich. Und mir geht es um die Resonanzen darauf. Ja. Ich habe 2 Resonanzen darauf bekommen. Du warst alleine drin oder mit deinem Freund? Partner? Nein, ich war alleine drin. Ich bin allerdings auch verheiratet. Seit 10 Jahren fast mit meinem Mann zusammen. Seit 10 Jahren? Ja. Mit 13 Jahren? Ja. Mensch, fangt ihr alle früh an. Ja. Da bin ich ein Waisenknabe gegen euch. Ja, seit fast 2 Jahren bin ich dann auch mit ihm verheiratet. Also Aktfotos in Wochenend. Und da gab es 2 Resonanzen drauf. Erzähl's mir. Ja, Resonanzen in dem Sinne, dass einer zum Beispiel angerufen hat, der war 47 Jahre alt und hat eine Ehefrau gesucht. Hat 2 Kinder und hat dann ein Foto von sich dabei geschickt. Also ich habe alles schreien gekriegt, Entschuldigung. Und hat sich angeboten und meinte, du wärst die ideale Ehefrau. Ja, richtig. Weil du so einen knackigen Po hast. Ja, also mein Po konnte man darauf kaum sehen. Aber sonst auch ganz ansehnlich wahrscheinlich aussiehst. Ja, danke. Ja, doch, sagen mehrere. Ja. Und dann gab es noch eine, also da, wie ich das gelesen habe, da dachte ich, ich stehe im Wald. Na? Ja, es ging darum, was er dann alles mit mir anstellen würde, wenn er mich dann sehen würde. Und er würde mich ja verwöhnen, nicht nur im Bett. Und das war jetzt der Zweite, oder war das der? Das war der Zweite, ja. Und ganz zum Schluss stand dann drin, bitte Postlager, meine Mutti öffnet alle Briefe. Da dachte ich nun, wo bin ich denn jetzt? Wie alt war der? Der war 37. Und die Mutti öffnet alle Briefe. Ja, ja. Und der wollte auch ganz gerne mit dir eine Beziehung haben. Ja, richtig. Ja. Und hast du dich für wen hast du dich entschieden? Für gar keinen. Ich bin glücklich. Sag mal, wenn du in festen Händen bist, ne, hat dein Ehemann denn nichts dagegen gehabt, dass die Freundin da sehr nackt posiert und alle Welt sie sehen kann? Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Also wir sind sehr offen mit unserer Ehe. Mhm. Und wenn ich wollte, dann hätte ich auch sogar die Freiheit und er würde mir die Freiheit geben, dass ich, wenn ich das wollte, machen, was ich wollte. Ehrlich? Ohne, dass er dann... Solche Geschichten, die Jenny heute am Anfang, die erste Anruferin, hat das ja auch so erzählt. Die war ganz jung und die beiden haben auch so eine offene Ehe. Ja. Und so ging mir das eventuell bei euch auch. Ja, ich kam zu Anfang nicht mit zurecht, weil er hat mir das damals zu Anfang gesagt, dass ich das machen könnte und ich wollte das eigentlich nicht. Ich war da eigentlich strikt dagegen und dann hatte ich mal einen in der Disco kennengelernt und dann habe ich mir doch schon gedacht, na, mit dem könntest du zum Beispiel was anfangen. Hm. Hast du es gemacht? Nein, habe ich nicht. Könnte aber irgendwann passieren. Das lasse ich mal vorstehen. Vielleicht gibt es ja noch mal Post auf... Nee, das ist über ein Jahr her jetzt, ne? Ja, das war im November 98. Im November 98, wer weiß. Also wir haben gehört, was man alles so für Briefe bekommt, wenn man sich nackt in irgendwelchen Zeitungen fotografieren lässt. Ja, aber ich habe darauf jetzt die Resonanz gezogen, also ich würde es nie wieder tun. Ehrlich? Ja, ich würde es nie wieder tun. Das können wir jetzt nicht weiter vertiefen. Dennoch war es interessant, das von dir erfahren zu haben. Ja. Wir müssen Schluss machen. Ja. Alles Gute. Ja, wünsche ich dir Tschüss, auch. Tanja. Tschüss, Tanja. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Marco Rössler, Hans-Jürgen Wilde, Axel Rottländer, Karl Park, Marc Sommer, Petra Grützmann und Peter Ofsjanowski. Montag sind wir wegen Rosenmontag nicht hier, aber wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ich wünsche euch ein schönes, jeckes Karnevalswochenende und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, bye bye, ciao.